Das war der Morgen. Jetzt kommt der Vormittag. Jens Marholt live für Sie in den Startlöchern. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder bei uns sind. Jetzt wird es Zeit für Petra Sander, die NDR 2 Nachrichten, denn es ist ja schon 10 Uhr. Schönen guten Tag. Geberkonferenz in Berlin sammelt Milliarden für den Klimaschutz. Hunderte Experten beraten über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Bundesverwaltungsgericht fällt Urteil zu E-Zigaretten. Und das Wetter heute, viele Wolken, örtlich Nieselregen im Westen. Da lockert es aber auch mal auf, bei maximal 5 bis 9 Grad. Rund 20 Staaten beraten in Berlin über finanzielle Hilfen für den Kampf gegen den Klimawandel. Mit den Milliardenmitteln soll armen Ländern geholfen werden, die Folgen der Erderwärmung zu bewältigen. 10 Milliarden Dollar sollen insgesamt bereitgestellt werden. 7,5 sind bereits zugesagt. Die USA leisten mit bis zu 3 Milliarden Dollar den größten Beitrag. Deutschland gibt rund 1 Milliarde. Mit dem grünen Klimafonds wollen die Nationen mit dem größten Ausstoß von CO2 vor allem Projekte in Entwicklungsländern fördern. Dabei geht es zum Beispiel um den Aufbau einer umweltfreundlicheren Industrie in Schwellenländern, aber auch um den Küstenschutz in den Staaten, die schon Probleme mit steigenden Meeresspiegeln haben. Zudem könnten Menschen in den Regionen entschädigt werden, die wegen steigender Temperaturen keine Nahrungsmittel mehr anbauen können und die deshalb aus ihrer Heimat flüchten müssen. Thomas Kuhlmann, NDR 2 aktuell. Tagung des Bundeskriminalamtes berät über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Dazu sind 550 Sicherheitsexperten nach Mainz gereist. Organisierte Banden operieren international und erwirtschaften illegal Milliarden aus Drogenhandel, Raub und Diebstahl, Wirtschaftsdelikten und Menschenhandel. Deshalb stuft Deutschlands oberste Polizeibehörde die organisierte Kriminalität als Gefahr für Freiheit und Sicherheit ein. Bei der BKA-Herbsttagung geht es heute um rechtliche Rahmenbedingungen und die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Verbrecherorganisationen. Nach Einschätzung des Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft Malchow wird mehr Personal gebraucht. Einbruchs- oder Autodiebstahlsverfahren dauerten zum Beispiel oft Monate oder Jahre, weil Ermittler fehlten, sagte Malchow bei NDR Info. Nina Schön, NDR 2 aktuell. Studie zu Computerkenntnissen von 8-Klässlern wird heute in Berlin vorgestellt. Erstmals wurden die Leistungen in rund 20 Staaten verglichen. Ein internationaler Verbund wissenschaftlicher Institutionen hat untersucht, wie die Schüler Informationen im Internet suchen und aufbereiten. Der Verband Bildung und Erziehung hatte die Ausstattung deutscher Schulen mit Computern als mittelalterlich bezeichnet. Während in Norwegen praktisch jeder Schüler einen Notebook hat, teilen sich zum Beispiel in Bayern durchschnittlich 5 Schüler einen Rechner. Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Liquids für E-Zigaretten. Dabei geht es um die Frage, ob die nikotinhaltigen Flüssigkeiten zulassungspflichtige Arzneimittel sind oder frei verkäufliche Genussmittel. Die E-Zigarette steht heute in gleich 3 Verfahren auf dem Prüfstand. Geklagt haben eine Ladenbesitzerin aus Nordrhein-Westfalen und 2 Hersteller. Sie wollen erreichen, dass elektronische Zigaretten frei verkäuflich bleiben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte die Liquids als Arzneimittel eingestuft. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster hatten die Kläger allerdings Recht bekommen. Die Richter befanden damals, dass das Rauchen von E-Zigaretten keine therapeutische Wirkung habe. Außerdem sorge die Befriedigung der Nikotinsucht nicht für eine Heilung. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes wird heute im Laufe des Tages erwartet. Bastian Wünsch, NDR 2 aktuell. Terrorgruppe Islamischer Staat nutzt Internetdienst deutscher Neonazis. Das haben Recherchen des ARD-Politmagazins Panorama ergeben. Demnach ist das Rechenzentrum der Dschihadisten auch über einen E-Mail-Service erreichbar, den Rechtsextremisten zur sicheren Übermittlung von Informationen gegründet haben. Die rechtsextreme Szene hatte in den vergangenen Monaten verstärkt gegen Salafisten und den IS mobil gemacht. 10:04. Da ist sie doch. Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich Sonne heute, vor allem an der Nordseeküste, auf den Inseln in der Nordsee und an der Ems ist sie immer wieder mal zu sehen. Okay, jetzt nicht lang, aber immerhin. Sonst gibt's 1A Novemberwetter im Norden. Es ist mal hell, mal dunkelgrau und zwischendurch gibt's dann auch mal eine Runde fiesen Niesel dazu bei 5 bis 9 Grad. Durch die Nacht geht's dann mit mal mehr, mal weniger Wolken und vor allem weiter Richtung Osten auch nass bei 1 bis 6 Grad. Und morgen am Freitag, dann nach dem Nebel vom Morgen, auch mal die Sonne zum Start ins Wochenende. Und bei 5 Grad an der polnischen Grenze, 7 in Flensburg und bis zu 9 Grad in Osnabrück bleibt es trocken. Der NDR 2 Verkehrsservice für den ganzen Norden. Vorsicht auf der A255 Zweikamburg-Veddelstadt auswärts zwischen Veddel und dem Kreuz Hamburg Süd. Da liegt ein Metallteil auf der Fahrbahn. Stau oder stockender Verkehr noch. A1 Lübeck Richtung Hamburg zwischen der Raststätte Budikate und Ahrensburg ist wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei, 3 Kilometer stockend. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Nordwest und Stelling 2 Kilometer stockend. Achtung, aufpassen, in beiden Richtungen bitte auf der A1 Lübeck Lübeck-Bremen, zwischen dem Kreuz Hamburg-Süd und Stillhorn, Fußgänger auf der Fahrbahn und Plastikteile liegen auf der A29 Oldenburg Richtung Wilhelmshaven, zwischen Hahnlehmten und Jaderberg. Weiter geht's mit der A255, Zweikamburg-Vettelstadt einwärts, vor den Elbbrücken 2 Kilometer stockender Verkehr und es gibt noch eine Vermisstenmeldung aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit letzter Nacht wird der 29-jährige Max Krause aus Rostock-Gelsdorf vermisst. Er ist 1,70 Meter groß, schlank und hat mittellange Haare mit einem Haarreifen. Max Krause trägt blaue Leggings, einen grauen Wollpullover und ist ohne Schuhe unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei. Und gerade eben noch eingetroffen für Sie die Info für die A28 Oldenburg Richtung Bremen zwischen Delmenhorst, Deichhorst und Adelheide. 1 Kilometer stockender Verkehr im Augenblick. Einen schönen guten Morgen. Es ist 10:15, es ist Donnerstag und es ist grau draußen. Es sei denn, Sie sind an der Nordsee irgendwo unterwegs. Genießen Sie die Sonne und laden Sie die Sonnenakkus auf. Da, wo es grau ist, da machen wir das jetzt mit dem NDR 2 Sommerhit 2014 von Ihnen gewählt. Noch einmal ganz kurz die Augen schließen und noch einmal an einen schönen Sommer denken. Hier sind alle Farben und Graham Candy. Hier ist She Moves. Der NDR 2 Vormittag mit Jens Marholt. Dieser Weg wird steinig und schwer.

Der Sound der 80er für einen entspannten Donnerstagvormittag bei NDR 2. Und dazu gibt's gleich die beste Musik von heute. Die aktuelle Single von George Ezra heißt Blame It On Me. NDR 2, alle aktuellen Hits. 20 nach 10 haben wir es gleich. Und das Warten hat ein Ende. Ein Jahr lang mussten sich die Fans gedulden. Heute startet der dritte Teil der Jugendbuchverfilmung Die Tribute von Panem in den Kinos im ganzen Norden. In den ersten zwei Teilen der Science-Fiction-Trilogie, da werden die sogenannten Hungerspiele ausgetragen. Da kämpfen Jugendliche gegeneinander auf Leben und Tod. Ein Spiel, das von der Regierung einmal im Jahr ausgetragen wird zur Unterhaltung des Volkes in einem Land, das durch Kriege und Naturkatastrophen größtenteils zerstört wurde. Klingt düster. Die Hauptfiguren in diesen Hungerspielen sind ein Mädchen namens Katniss, die von Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence gespielt wird, und ihr Freund Peter. Franziska Lessel ist unsere NDR 2 Kino-Expertin. Geht's denn in Teil 3 wieder um Leben und Tod? Ja, aber nicht in den Hungerspielen. Katniss konnte vor dem totalitären Regime flüchten und findet sich plötzlich wieder als Sinnbild einer Rebellion, die das ganze Land erfasst hat. Sie ist also sozusagen eine Art Jeanne d'Arc für die. Sie hadert erst so ein bisschen mit der Rolle, fügt sich dann aber und fordert den diktatorischen Präsidenten sogar heraus. Kämpfst du mit uns? Ja, das werde ich. Das ist eine Botschaft an Präsident Snow. Wenn wir brennen, dann brennen sie mit uns! Und mit dieser Leidenschaft schafft sie es wieder, nicht nur die Bevölkerung von Panem zu begeistern, sondern auch das Publikum im Kino. Für mich sind das so ein bisschen böhmische Dörfer. Sag mal, versteht man den Film, wenn man Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen hat, so wie ich zum Beispiel? Nein, ich glaube nicht. Die ganze Vorgeschichte um die Hungerspiele, ihre Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Jungen, die Situation in dem fiktiven Staat Panem, das setzt viel Vorwissen aus den anderen Filmen voraus. Das ist das Gleiche, als wenn man bei einer Buchtrilogie mit Teil 3 anfängt. Das ist ja alles auch eine Buchverfilmung. Das ist ja jetzt der erste Teil des dritten Buches, so wie bei Twilight und Harry Potter auch. Da kennen wir das ja auch schon, dass das letzte Buch auf zwei Filme aufgeteilt wird. Soll ich denn jetzt ins Kino gehen oder vielleicht lieber warten und die zwei Teile dann irgendwann zu Hause zusammen auf DVD gucken? Nein, das würde ich nicht machen. Dafür macht der Film zu viel Spaß. Und sie haben auch einen ganz guten Moment im Buch gefunden, um einen Schnitt zu machen. Natürlich ist es ein bisschen unbefriedigend, ohne echtes Ende aus dem Kino zu kommen. Aber die Geschichte gibt unheimlich viel her. Die Schauspieler sind große Klasse. Und die Bilder und Effekte sind so spektakulär. Da wäre es wirklich schade drum, wenn man die sich nur zu Hause am Fernseher anschaut. Deswegen gibt's von mir 4 Sterne von 5 für Die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 1. Dankeschön, Franziska Lessel, unsere NDR 2 Kino-Expertin. Wir wünschen viel Spaß beim Gucken und einen entspannten Donnerstagvormittag mit NDR 2. God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for. What you waiting for, no, what you waiting for. When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for, no, what you waiting for. Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for. What you waiting for, no, what you waiting for. When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. 80er. Und die beste Musik von heute. Shine bright like a diamond. Alle aktuellen Hits. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine. Gleich kommt Mr. Props. Mit Waves. Noch vor 10:30 für Sie. Vorher gucken wir nochmal auf die Straßen. Achtung Autofahrer, der NDR2-Verkehrsservice. Aktuell für Schleswig-Holstein. Vorsicht bitte auf der A25. Gehst 8 Richtung Hamburg zwischen Nettelnburg und Neu-Allerböe-West. Da liegt ein Blechteil auf der Fahrbahn. Fahren Sie dort bitte vorsichtig. Ist doch Schleswig-Holstein, oder? A25, gehst hart Richtung Hamburg, zwischen Edelburg und Neu-Allermöhe-West, ein Blechteil auf der Fahrbahn. Fahren Sie dort bitte ganz besonders vorsichtig. Eine Zeit voller Ruhe. Ein Glas voller Geschmack. Ein Genuss für uns beide. Wein, der uns schmeckt. Rotkäppchen-Qualitätswein, der Wein von Deutschlands Lieblingssekt. Haben Sie Ihren Lieblingswein schon gefunden? Wird besonders still. Denn Deutschland liest mit dem Kindle Paperwhite. Sogar im Dunkeln dank augenschonender Beleuchtung. Die Geschenkidee für alle, die gerne lesen. Der Kindle Paperwhite jetzt für nur 99 Euro bei Amazon.de. Eurojackpot. Diesen Freitag 40 Millionen Euro im Jackpot. Eurojackpot. In Ihrer Lottoannahmestelle oder im Internet unter lotto.de. Chance 1 zu 96 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de. Real präsentiert die besten Artikel zum besten Preis. Zum Beispiel Knorfix, verschiedene Sorten für unglaubliche 44 Cent. Nur heute und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Du Max, erinnerst du dich noch an das Spielzeugauto, das du Papa neulich geschenkt hast? Ja klar, dafür habe ich ein Eis, Turnschuhe, mehr Taschengeld und einen Hund bekommen. Ich weiß. Hast du noch eins? Tja, alles was Räder hat, ist wieder heiß begehrt. Denn beim Kauf eines Seat Ibiza bekommen Sie dafür 1.000 Euro Eintauschprämie. Und das bei null Anzahlung und null Zinsen. Also, schnell noch bis 30. November zum teilnehmenden Seat-Partner. Seat. NDR 2. Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Halb elf, der NDR2-Verkehrsservice für den ganzen Norden. Vorsicht in beiden Richtungen auf der A30 Rheine-Amsterdam zwischen Salzbergen und Schüttorf-Nord. Ein Reh an der Fahrbahn, fahren Sie dort bitte ganz besonders aufmerksam. Und ein Blechteil liegt immer noch auf der A25 Geesthacht Richtung Hamburg zwischen Nettelnburg und Neu-Allermöhe-West. Stau oder stockender Verkehr noch. A1 Lübeck Richtung Hamburg zwischen der Raststätte Budikate und Ahrensburg. Deswegen Bauarbeiten nur eine Spur frei, 3 Kilometer stockend. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Magdeburg Zentrum und Rothensee, 3 Kilometer stockend.

Einen schönen Donnerstag wünsche ich. NDR 2 ist hier für Sie. Am Donnerstagvormittag, 10:45 haben wir es gleich. Anders als du denkst. Die ARD-Themenwoche Toleranz. Und auch in unserer Wissensserie Stimmt's. Da kümmern wir uns in dieser Woche mal ganz ausgiebig um die Toleranz und machen einen kleinen Ausflug in die amerikanische Geschichte heute. Es gibt nämlich die Antwort auf die Frage, stimmt es, dass es früher in den USA tatsächlich auch schwarze Sklavenhalter gab? Unser Wissensexperte Christoph Drösser, der hat die Antwort. Sklaven konnten auch in den Südstaaten schon zu freien Menschen werden. Und wenn sie das einmal waren, konnten sie nach dem geltenden Recht auch Sklaven besitzen. Und viele haben davon auch Gebrauch gemacht. Im Jahr 1860 gab es etwa 3000 solcher schwarzer Sklavenhalter und die besaßen etwa 20.000 schwarze Sklaven. Natürlich waren das nur relativ exotische Ausnahmen, die grundsätzlich nichts ändern an dem Unrecht, das die Weißen den Schwarzen angetan haben. Aber es stimmt tatsächlich, es gab im 19. Jahrhundert in den USA auch schwarze Sklavenhalter. Hätte ich so tatsächlich nicht gewusst. Na, aktuelle Folge stimmt's. Heute auch wieder in der Wochenzeitung Die Zeit und morgen früh wieder im NDR 2 Morgen bei Prodig und Petersen um 7:10. Dann mit der Antwort auf die Frage, ob es tatsächlich stimmt, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität immer noch als Krankheit führt. Der NDR 2 Vormittag mit Jens Marholt. Hey, Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, world. 2. Wiederhören mit dem Sound der 80er. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, kurz vor 11 bei NDR 2. Dazu gleich die beste Musik von heute. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Meghan Trainor und All About That Bass. NDR 2, alle aktuellen Hits und eine Luxusreise für Sie. Das verrückte, verrückte, verrückte Radiobilder-Rätsel bei Honig und Petersen, der NDR 2 Morgen. Der Norden rätselt und reist mit uns dahin, wo es schön kuschelig warm und schön sonnig ist. 9 Reisen haben wir schon verlost. Heute ging die vorletzte raus. Eike Ehlers aus Gettorf hatte heute Morgen die richtige Lösung. Wir suchten wie geschnitten Brot. Das war die Redewendung und sie hat es tatsächlich gewusst. Ist richtig. Juhu. Jawohl. Das ist ja der Hammer. Ne? Unglaublich. Ja, Mensch. Ja, das ist perfekt. Oh. Wir müssen ja nochmal rüber an den Check-In-Schalter. Ja. Einmal ja Flesensee und dann haben wir die Malediven. Wo würden Sie denn lieber hin? Wenn man was gewinnt, ist es beides ganz toll. Also eine Reise, die man einfach so gewinnt, ist beides toll. Und das ist die richtige Einstellung. Ja. Na dann, wo sollen wir hin? Dann nehme ich Nummer 8. Und damit geht es für Sie nach Mecklenburg-Vorpommern. Super, das ist doch toll. Ja, klasse. So, und eine Reise haben wir dann tatsächlich noch. Und das können wir Ihnen jetzt schon so sagen. Denn es ist ja nur noch ein Check-in-Schalter übrig. Es geht also um einen Traumurlaub für Sie. Und zwar auf die Malediven. Und dazu brauchen wir die richtige Lösung zu diesem Rätsel. Möglicherweise ist es ein zusammengesetztes Wort oder eine Redensart. Denken Sie um die Ecke und holen Sie sich auch Hilfe von den Kollegen. Hier ist das Radiobilderrätsel für die letzte Runde. Alle aufgepasst. Und Rostock ist längst nicht so zwingend im Spiel nach vorne. Yes, double. Oh Mann. Nicht so einfach, oder? Aber es geht ja auch weit weg. Wollen wir es nochmal hören eben? Okay, alle leise sein im Büro. Jetzt geht's los. Und Rostock ist längst nicht so zwingend im Spiel nach vorne. Yes, double. Irgendeine Idee? Dann schicken Sie uns Ihren Lösungsvorschlag. 01375 95 1095. Für 14 Cent pro Anruf. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Ich drück die Daumen, es geht um die Malediven. Die neue Rewe-Sammelaktion zu Weihnachten ist da. Jetzt 30 Disney-Wikis-Figuren zum Sammeln, Tauschen und Spaß haben. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt es eine Sammelfigur gratis bei Rewe. Rewe. Besser leben. Jetzt bei der Telekom. Ein Anschluss für alles. Mit Magenta zu Hause Highspeed surfen, Flat telefonieren und auf Wunsch fernsehen. Laden Sie zum Beispiel in wenigen Sekunden Filme und Musik mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde herunter und teilen Sie Ihre Fotos blitzschnell mit Freunden. Magenta zu Hause. Alles im besten Telekom-Netz. Jetzt einsteigen und Router ohne Aufpreis sichern. Don Vito, die Morellis haben einen neuen, der Aufträge ausführt. Er soll gut sein und mit der Säge arbeiten. Der Säge? Oder der Raspel. Madre. Und wenn's unauffällig sein soll, nimmt er Leim. Wer ist das? Moin, ich bin der Tischler. Ihr Innungstischler kann einfach mehr. Ob individuelle Küchenplanung, Badgestaltung, Energieoptimierung oder Reparaturen. Ihren Innungstischler finden Sie unter tischlernord.de. Sie sind schon Mobilfunkkunde bei der Telekom? Jetzt mit einem der neuen Magenta-Zuhause-Tarife kombinieren und attraktive Magenta 1-Paketvorteile sichern. Zum Beispiel mobil surfen mit maximal verfügbarer LTE-Geschwindigkeit ohne Aufpreis. Jetzt bei Peugeot. Viele Modelle inklusive Winterkompletträdern zu Top-Leasing-Raten. Zum Beispiel den Peugeot 108. Schon ab 79 Euro im Monat bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Und die beste Musik von heute. Jetzt Wagon Trainer, all about that bass. NDR 2, alle aktuellen Hits. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Boom. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey. Oh, trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know. Moin zusammen, der NDR 2 Vormittag für Sie. Am Donnerstag mit den NDR 2 Nachrichten um 11 und mit Petra Sander. Schönen guten Tag. Geberkonferenz in Berlin sammelt Milliarden für Klimaschutz. Ex-Arcandor-Chef Middelhoff kommt nicht auf freien Fuß. Hunderte Experten beraten über Kampf gegen organisierte Kriminalität. Das Wetter heute, viele Wolken und örtlich Nieselregen. Im Westen lockert es aber auch mal auf zwischendurch bei maximal 5 bis 9 Grad. Rund 20 Staaten beraten in Berlin über finanzielle Hilfen für den Kampf gegen den Klimawandel. Mit den Milliardenmitteln soll armen Ländern geholfen werden, die Folgen der Erderwärmung zu bewältigen. 10 Milliarden Dollar sollen insgesamt bereitgestellt werden. 7,5 sind bereits zugesagt. Die USA leisten mit bis zu 3 Milliarden Dollar den größten Beitrag. Deutschland gibt rund 1 Milliarde. Mit dem grünen Klimafonds wollen die Nationen mit dem größten Ausstoß von CO2 vor allem Projekte in Entwicklungsländern fördern. Dabei geht es zum Beispiel um den Aufbau einer umweltfreundlicheren Industrie in Schwellenländern, aber auch um den Küstenschutz in den Staaten, die schon Probleme mit steigenden Meeresspiegeln haben. Zudem könnten Menschen in den Regionen entschädigt werden, die wegen steigender Temperaturen keine Nahrungsmittel mehr anbauen können und die deshalb aus ihrer Heimat flüchten müssen. Thomas Kuhlmann, NDR 2 aktuell. Thomas Middelhoff bleibt in Untersuchungshaft. Der frühere Arcandor-Chef kommt nicht auf freien Fuß, bis das Urteil gegen ihn rechtskräftig wird, teilte das Landgericht Essen mit. Dem Beschluss zufolge bleibt der Haftbefehl aufrechterhalten, da weiterhin Fluchtgefahr besteht, heißt es vom Essener Landgericht. Gründe sind neben der verhängten Freiheitsstrafe von 3 Jahren weitere Ermittlungsverfahren gegen Thomas Middelhoff. Außerdem sei seine finanzielle Situation weiter unklar. Eine Kaution habe er nicht angeboten. Gegen die Entscheidung können die Anwälte nun Beschwerde beim Oberlandesgericht Hamm einlegen. Der ehemalige Chef des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor musste am Freitag direkt nach dem Urteil in Untersuchungshaft. Die Richter am Essener Landgericht haben Thomas Middelhoff wegen schwerer Untreue und Steuerhinterziehung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Denise Friese, NDR 2 Essen. Tagung des Bundeskriminalamtes berät über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Dazu sind 550 Sicherheitsexperten nach Mainz gereist. Organisierte Banden operieren international und erwirtschaften illegal Milliarden aus Drogenhandel, Raub und Diebstahl, Wirtschaftsdelikten und Menschenhandel. Deshalb stuft Deutschlands oberste Polizeibehörde die organisierte Kriminalität als Gefahr für Freiheit und Sicherheit ein. Bei der BKA-Herbsttagung geht es heute um rechtliche Rahmenbedingungen und die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Verbrecherorganisationen. Nach Einschätzung des Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft Malchow wird mehr Personal gebraucht. Einbruchs- oder Autodiebstahlsverfahren dauerten zum Beispiel oft Monate oder Jahre, weil Ermittler fehlten, sagte Malchow bei NDR Info. Nina Schön, NDR 2 aktuell. Durchschnittliche Strompreise sinken erstmals seit 14 Jahren. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox haben mehr als 200 deutsche Unternehmen niedrigere Preise angekündigt. Im Schnitt wird der Strom ab Januar um 2,4% günstiger. Unter den Anbietern, die die Preise senken, sind große Versorger, aber auch kleinere Ökostromanbieter. Terrorgruppe Islamischer Staat nutzt Internetdienst deutscher Neonazis. Das haben Recherchen des ARD-Politmagazins Panorama ergeben. Demnach ist das Medienzentrum der Dschihadisten auch über einen E-Mail-Service erreichbar, den Rechtsextremisten zur sicheren Übermittlung ihrer Informationen gegründet haben. Die rechtsextreme Szene hatte in den vergangenen Monaten verstärkt gegen Salafisten und den IS mobil gemacht. 4 Minuten nach 11. Kurze sonnige Momente gibt's immer wieder mal heute, vor allem an der Nordsee, auf den Nordseeinseln und an der Ems. Sonst wird das mit dem Wetter eine eher trübe Angelegenheit und zwischendurch nieselt's auch mal still vor sich hin. Das ist ja soweit ganz schön, denn es ist ja eigentlich gar kein schlechter Regen, ne? Muss man mal so sagen, denn der Heinz hat gerade mir eine Mail geschickt an studio@ndr2.de. Man sollte sich doch mal überlegen, viel besser als so ein Platzregen für Garten und die Landwirtschaft ist so ein Nieselregen, weil der das alles schön gleichmäßig nass macht. Ja, das stimmt. Aber wenn er einem so in die Jacke kriecht, dann ist es gar nicht mehr so schön. Die Temperaturen dazu. 5 Grad auf Ueckermünde, nein, in Ueckermünde. 7 in Neumünster und bis zu 9 Grad auf Jüst in der Nacht. Dann vor allem weiter Richtung Osten noch dicke Wolken und kurze Schauer bei gerade noch 1 bis 6 Grad zum Start ins Wochenende. Da sieht es dann morgen ganz ordentlich aus mit dem Wetter. Hellgrau wird's und sogar mal sonnig und es bleibt trocken morgen bei 5 bis 9 Grad. Der NDR2-Verkehrsservice für den ganzen Norden mit Stau oder stockendem Verkehr. A1 Lübeck Richtung Hamburg zwischen der Raststätte Budikate und Ahrensburg. Da ist wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei, 3 Kilometer stockend. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Magdeburg-Rotensee und Burgzentrum. 4 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Und die A28 Oldenburg Richtung Bremen zwischen Delmenhorst-Deichhorst und Adelheide. 2 Kilometer stockender Verkehr im Augenblick. Moin zusammen, es ist kurz nach 11 am Donnerstagvormittag. Lilywood and the Prick und Robin Schulz. Gleich für Sie am Start mit Prayer in C. Und dann wird gequizt, unser 45-Sekunden-Quiz. Der NDR2-Vormittags-Auskenner, so heißt es, das Quiz. Bewerben Sie sich jetzt über unsere Seite und spielen Sie mit oder raten Sie gleich alle gemeinsam, ne, mit den Kollegen oder in Ihrem Taxi oder in Ihrem LKW oder in der Praxis oder im Geschäft oder in der Werkstatt. Ne, einfach mitraten und mal gucken, wie viele Punkte Sie so kriegen und dann bewerben Sie sich halt anschließend. Auch möglich. Schönen Donnerstag wünsche ich. Der NDR2-Vormittag mit Jens Marholt. Thank you.

45 Sekunden Zeit. Wer wird der NDR 2 vormittags auskennen? Meine Kandidatin heute am Donnerstag ist Cindy Rethorn, kommt eigentlich aus Bahrenborstel, sitzt aber gerade in Berlin im Hotelzimmer, ist nämlich gerade unterwegs auf einer kleinen Städtereise und beworben hat sich ihr Mann Marco für sie. Cindy, haben Sie sich schon ausreichend bedankt? Ja. Ich kann sein blaues Wunder helfen. Aber er hat geschrieben, weil sie immer mitraten und gerne mal dabei sein würden. Ja, das habe ich irgendwann mal so gesagt. Aber ich glaube, ja doch, ich rate schon immer gerne mit. Okay, dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir zusammenbekommen. Highscore im Augenblick 5 Punkte. Bei 6 Punkten wären sie in Führung und morgen kommt ja nur noch ein Kandidat. Ja, okay. Okay, wie viel haben sie denn mal so beim Mitraten? Ja, ich will jetzt hier nicht so hoch stapeln, aber es sind schon immer so 6, 7, 8 manchmal. Also ich bin schon nicht so schlecht beim Mitraten. Okay, dann gucken wir mal. 3, 2, 1, los. Cindy, Drehstart. Welcher Schlagerstar ist im nächsten Schweiger-Tatort zu sehen? Weiter. Linke, SPD und Grüne wollen heute in Erfurt ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Erfurt ist welches Bundesland? Thüringen. Ausgegrillt. Welche Fastfood-Kette schließt deutschlandweit 90 Filialen? Burger King. Glückwunsch, Olli Dittrich wird 58. Mit Bademantel und Imbiss ist er welche Comedy-Figur? Ditsche. 18 Schrauben im Arm und Brüche im Gesicht. Nach dem Fahrradunfall sind die Verletzungen bei U2-Sänger schlimmer als gedacht. Wie heißt der Mann? Bono. In unserem Radiobilderrätsel geht's morgen auf die Malediven. Wie heißt die Hauptstadt der Malediven? Male. Es gibt Bestechungsvorwürfe in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Wie wird die oft genannt? Weiter. Ah, ja, sieht ganz nett aus. Welchen Titel bekam der australische Schauspieler Chris Hemsworth? Sexiest Man Alive. Ja, den nehmen wir noch mit rein. Oh, den nehmen wir noch mit rein. Oh, den nehmen wir noch mit rein, weil ich mich da so versabbelt habe eben. Mann, also okay. Die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel wird ganz oft Santa Fu genannt. Stimmt. Ja. Mist. Ja, Mann. Genau. So, und Mensch, im nächsten Schweiger-Tatort, Helene Fischer, die spielt da mit. Ach Mensch, ja, oh, ich hätte wissen müssen. Stand nicht in der Zeitung heute, ich habe so viel Zeitung gelesen. Oh Mann. Ja. So, aber jetzt gucken wir mal durch, Cindy. 6 Punkte die Führung. Yeah. Sehr gut gespielt. Wunderbar. Ja, gucken wir mal, was der Kandidat morgen noch so veranstaltet. Aber 6 Punkte, ganz entspannt. Darf ich noch ganz schnell meine Lieben zu Hause grüßen und meinen Mann, der in Japan sitzt und jetzt ganz gespannt auf das Ergebnis ist? Ja, bitte sehr. Ist angekommen, also, nehme ich an. Ganz viele liebe Grüße nach Japan. Ja, also Ihre Familie ist ja weit verstreut, muss man ja sagen, ne? Ja, wir sind immer und überall. Ja, und hören immer und überall NDR 2 übrigens. So, und wenn Sie jetzt sagen, na Moment mal, 6 Punkte, da hätte ich ja locker drüber gelegen, dann kommt morgen Ihre Chance. Quizzen Sie mit beim NDR 2 Vormittagsauskenner. Hier ist die Nummer ins Studio. 0800 11 77 22 0. Und dann legen wir aber mal so richtig los. Here I go, out to see again. Magic everywhere. die beste Musik von heute. Jetzt The Evanna, Fade Out Lines. NDR 2, alle aktuellen Hits. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here. Under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Und Fade Out Lines im NDR2 Vormittag am Donnerstag kurz vor 12. Sam Smith gleich für Sie am Start. Stay with me in anderthalb Minuten. Die neue Rewe-Sammelaktion zu Weihnachten ist da. Jetzt 30 Disney-Wikis-Figuren zum Sammeln, Tauschen und Spaß haben. Pro 15 Euro Einkaufswert gibt es eine Sammelfigur gratis bei Rewe. Rewe. Besser leben. Jetzt bei Burger King, der King des Monats. Der Long Chicken im King-Menü für nur 3,90 €. Burger King, Geschmack ist King. Guck mich nicht so an. Nein, ich will jetzt nicht spielen. Du hast jedes Mal mit dem Schwanz gewedelt, wenn sie dich gekault hat. Da war nichts? Dass ich nicht lache. Und als du plötzlich auf ihrem Schoß saßt? Oh, jetzt bin ich also schuld. Daher weht der Wind. Du willst also nochmal so richtig erobert werden. Tun Sie was für die Beziehung. Kommen Sie ins Futterhaus. Unser Angebot für Sie, Rinti-Kennerfleisch mit der Echtfleischgarantie. Jetzt 400 Gramm für nur 89 Cent. Rinti, wie frisch gemacht. Das Futterhaus, tierisch gut. Liebe. Hallo, ich bin die Anna Schaffelhuber. Oft sprechen wir über Toleranz. Aber sie zum Leben, das ist nicht einfach. Allein im alltäglichen Miteinander regen wir uns ganz oft über fremde Verhaltensweisen und Aussagen auf. Da wünsche ich mir einfach, dass wir ein bisschen offener werden und lernen, andere Meinungen zu respektieren. Weil als Fremde und somit Neue ist ja irgendwo eine Chance auf eine neue Erfahrung. Anna Schaffelhuber, Patin der ARD-Themenwoche Toleranz. Vom 15. bis 21. November. Im Fernsehen, im Radio, im Internet. NDR 2. Que

dieses typische Beispiel Behindertenwitze. Die Behinderten lachen, oder wenn ich sie jetzt mal als Behinderte bezeichnen will, jeder ist ja irgendwie behindert, aber die lachen ja meistens also selber am lautesten darüber. Und darauf zu viel Rücksicht zu nehmen, ist ja auch eine Form der Diskriminierung. Und da kann man es auch ruhig mal krachen lassen. Ich versuche, Gags über Täter zu machen und nicht über Opfer. Das ist schon mal so die erste Maßgabe. Im Moment, seit Dieter Nuhr ist jetzt gerade im Gespräch, was darf man über Islam machen. Und da müssen wir alle zusammen, das betrifft euch auch, und auch alle anderen Journalisten, Komiker, Unterhalter, aufpassen, dass uns die Meinungsfreiheit nicht flöten geht. Also wenn wir an jeder Stelle kuschen, dann haben wir auch schon verloren. Man sollte Täter wirklich auch benennen und versuchen, sich auf die Seite der Opfer zu schlagen. Comedian Atze Schröder mit einem klaren Statement zum Thema Toleranz. Heute Abend haben wir im Rahmen der ARD-Themenwoche übrigens ein NDR2-Spezial. Das Thema Toleranz anders als du denkst. Direkt nach dem NDR2-Kurier um 7 mit Konstanze Kappler. Anders als du denkst. Die ARD-Themenwoche Toleranz. Diese Woche im Fernsehen, Internet und bei NDR2. I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how. I'll never see that day. Together all of us. NDR 2. Donnerstagvormittag bei NDR 2. Kurz vor 12 haben wir es, also kurz vor der Mittagspause. Und da brauchen Sie noch was zum Knobeln, richtig? Verrückte Radiobilderrätsel bei Honig und Petersen, der NDR 2 Morgen. Und Sie sollen ja nicht nur knobeln, nein, Sie gewinnen ja auch noch was. Also einen hellen Sandstrand hätten wir für Sie, kristallklares Wasser und übernachten in einem Luxusbett, von dem man aus diesen wunderschönen Strandabschnitt überblicken kann. Gut, es geht schlimmer, aber es ist halt ein Maledivenurlaub. Und zwar für Sie morgen zu gewinnen. Wer unser Rätsel löst, der fliegt in den Indischen Ozean. Und für diesen Traum, da lohnt es sich nochmal genau hinzuhören. Das ist das Radiobilderrätsel für die letzte Runde. Und Rostock ist längst nicht so zwingend im Spiel nach vorne. Mein Tipp, versuchen Sie das mal mit den Kollegen. Der eine soll das eine Geräusch erkennen, der andere soll das nächste und der dritte dann das dritte und dann irgendwie zusammenfummeln und dann kriegt man es irgendwie raus. Versprochen. Also ein zusammengesetztes Wort oder eine Redewendung. Drei Geräusche, drei Worte. Was ist gemeint? Denken Sie um die Ecke und rufen Sie an. 01375 95 1095. Für 14 Cent pro Anruf. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Marco Heinicke aus Nordrup, der hätte da eine Idee. Die Lösung lautet Fußballturnier. Nee, Fußballturnier war es jetzt leider nicht. Leider falsch. Also jetzt nochmal genau aufpassen und zuhören. Und Rostock ist längst nicht so zwingend im Spiel nach vorne. Yes, double. Okay, also knobeln Sie mit und gewinnen Sie morgen mit ein bisschen Glück eine Luxusreise auf die Malediven. Auf alles? 20% auf alles gibt's jetzt bei Reno. Auch auf die aktuelle Herbstkollektion. Nur bis Samstag. 20% auf alles. Also, greifen Sie schnell zu. Da, da, da, da. Reno, die behalte ich gleich an. Real präsentiert die besten Artikel zum besten Preis. Zum Beispiel Knorr-Fix, verschiedene Sorten für unglaubliche 44 Cent. Nur heute und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Der Erfolg eines Unternehmens hängt immer von den Menschen ab. Die richtigen Menschen zu kennen und Waren mit den richtigen Menschen zu verschicken. TNT schafft Verbindungen zwischen Menschen und Unternehmen. Mit Europas schnellstem Straßennetzwerk. Sie kennen TNT noch nicht? Dann testen Sie uns jetzt kostenlos und buchen Sie auf tnt.de eine Sendung bis zu 100 Kilo europaweit. TNT, the People Network. Teilnahmebedingungen unter tnt.de. Kennen Sie schon die neueste Masche von Taco Fashion? Auf alle aktuellen Strickwaren gibt's ab sofort 30% Rabatt, damit einen der Winter nicht kalt erwischt. 30% auf alle Strickwaren, jetzt bei Taco Fashion. Jetzt bei Peugeot. Viele Modelle inklusive Winterkompletträdern zu Top-Leasing-Raten. Zum Beispiel den Peugeot 108, schon ab 79 Euro im Monat bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Und die beste Musik von heute. Jetzt Nico and Vince. Am I Wrong? NDR 2. Alle aktuellen Hits. Am I wrong? Thinking out the box from where I stay. Am I wrong? For saying that I choose another way. I ain't trying to do what everybody else doing. Just cause everybody doing what they are. Zeit für die Top-Themen des Tages.